das sind unsere aktuellen Themen. Neues Motiv beim versuchten Mord an Nienburger Geschäftsmann, Dorfladen gut angenommen und VC Nienburg zum Siegen verdammt. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Beim Fall des versuchten Mordes an einem Nienburger Geschäftsmann hat der Verteidiger des letzten Angeklagten ein mögliches neues Motiv genannt. Dabei soll das 47-jährige Opfer der Familie der bereits freigesprochenen Männer ein Privatdarlehen in Höhe von 40.000 Euro gewährt haben. Das Geld sei für ein Lokal in Hoya verwendet worden. Als der geschäftliche Erfolg ausblieb, verlangte der Geschäftsmann sein Geld zurück. Die Staatsanwaltschaft Verden wird am nächsten Verhandlungstag Stellung zu diesem Antrag nehmen. Seit fast einem Jahr gibt es in Lese einen Dorfladen. Zuvor hatte es im Ort keinen Supermarkt gegeben. Das Fazit nach bislang 11 Monaten ist ein deutlich positives. Die Menschen nehmen den Laden sehr gut an, freut sich Bürgermeister Grant Hendrik Tonne. Die Bürgerinnen und Bürger haben das sehr gut angenommen. Wir haben vom ersten Tag an die Zahlen erreicht, die wir auch im ersten Jahr haben wollten. Wir werden jetzt Ende Februar unser einjähriges Jubiläum feiern. Das ist ein, wie ich finde, sehr schöner Erfolg. Keiner war sich sicher, wie lange geht das? Schafft man das? Und jetzt stellen wir fest, ein Jahr ist schon um, der Dorfladen läuft gut, er wird gut angenommen und ich glaube, er wird auch von allen als Bereicherung angesehen. Der Ortsrat Eistrup hat in seiner neuesten Ratssitzung den Haushalt für das Jahr 2016 verabschiedet. Sowohl der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer als auch die Gewerbesteuer für das laufende Jahr konnten auf jeweils mehr als 1 Million Euro angesetzt werden. Mit rund 13.000 Euro beteiligt sich die Gemeinde Eistrup an der Aufnahme des örtlichen Bahnhofs in den Großraumverkehr Hannover. Der Bahnhof ist unser Tor zur Welt, betonte Ratsmitglied Carsten Broschwitz. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am kommenden Samstag steht für die Volleyballdamen des VC Nienburg das Hinrunden-Nachholspiel gegen Wiedmarschen an. Der SVW ist abgeschlagener Tabellenletzter und konnte bislang kein Spiel gewinnen. Überhaupt konnten die Wiedmarscherinnen nur 2 von 35 gespielten Sätzen für sich entscheiden. Der Druck auf das Nienburger Team ist somit hoch, da man selbst droht, tiefer in den abstiegsgefährdeten Bereich zu rutschen. Die letzten 4 Heimspiele wurden allesamt verloren. Trainer Thomas Plattner versucht, den Druck zu minimieren. Es ist ein Druck auf der Mannschaft, aber nach wie vor sage ich, derjenige, der am längsten ruhig bleibt und sich weiterentwickelt und arbeitet, der wird als Sieger davon rausgehen. Und so habe ich es in den letzten Jahren gehalten und so werden wir es auch in Zukunft halten. Deswegen, wir werden das schon schaukeln. Beginn der Begegnung ist Samstag um 15 Uhr in der Sporthalle der berufsbildenden Schulen in Nienburg. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.